Wenn die Weide schon groß ist und mit ihren Haaren die Fische kitzelt, wirst du immer noch hier zu Besuch sein, bei deinen Cousins oder Cousinen, und dich daran erinnern, dass du geholfen hast, sie zu pflanzen. War damals das Leben noch heil? Wenn sie an Onkel Ludwig denkt, sieht sie ihn immer mit dem Spaten in der Hand am Ufer des Sees. Wenn sie an seine Verlobte Anna denkt, fällt ihr ein, wie die immer zu ihr sagte, mach dich leicht, bevor sie sie aufhub. Als könne das Mädchen allein durchs Denken sein Gewicht verringern. Als der Großvater mit einem Blick auf die Handtücher aus seiner eigenen Produktion das Badehaus abschloss, den Schlüssel für den Nachfolger aber im Schloss stecken ließ, hatte sie an seine Jolle gedacht, die in diesem Sommer zum ersten Mal auf dem Trockenen bleiben würde. Im Herbst gaben die Eltern sie nach Berlin zu einer Tante, damit sie den Hänseleien ihrer Schulkameradinnen über ihr jüdisches Blut nicht länger ausgesetzt wäre. 2 Jahre lang, Sonntag für Sonntag, immer nach dem Gottesdienst in der Kirche am Hohenzollernplatz, hatte sie sich bei dieser Tante ans Küchenfenster gesetzt und einen Brief an die Eltern geschrieben. Von Montag bis Sonnabend jedoch nicht geschrieben, um Umschläge und Porto zu sparen. Zum letzten gemeinsamen Essen mit den Großeltern, die von der Levezzo-Straße in Berlin-Moabit abtransportiert wurden, hatte die Tante Paprikaschoten gekocht. Zu Silvester schenkte ihr eine Freundin ein Schälchen mit Watte und Linsen. Wenn man die Watte feucht hielt, wuchs aus den Linsen ein kleiner Wald. Bei der Wollsammlung im Januar zögerte sie, neben den Mützen und dem großen Schal auch den kleinen Schal abzugeben. Den konnte sie wie ein Turban binden, dann blieben zumindest die Ohren warm. Aber wenn jemand das sah? Als die Ausreise nach Brasilien sich weiter verzögerte, ging sie bei 12 Grad minus mit Halbschuhen zur Schule statt mit Stiefeln, sicherheitshalber, um sich für Polen abzuhärten, denn dort war es bestimmt noch kälter als in Berlin. Den letzten Brief des Vaters sollte das Mädchen, so schrieb die Mutter, verbrennen, wegen der Ansteckungsgefahr. Das Gesetz, das dem Mädchen zur Beerdigung des Vaters die Fahrt nach Hause per Bahn gestattet hätte, kam nicht rechtzeitig heraus. Der See, an dem das Grundstück lag, das einmal ihrem Onkel gehört hatte und auf dem sie nach der Abreise des Onkels noch 2 Sommer mit den Großeltern verbracht hatte, lag genau auf halber Strecke zwischen Berlin und Guben. War sie, Doris, Tochter von Ernst und Elisabeth, 12 Jahre alt, geboren in Guben, an dieser Stelle des Weges schon zur Hälfte von ihrem Leben entfernt? Oder mehr? Oder weniger? Jetzt muss sie pinkeln, aber sie darf nicht aus der Kammer hinausgehen. Das hat die Mutter, bevor sie zur Arbeit ging, zu ihr gesagt. Die Mutter wird nun nicht mehr kommen, denn inzwischen sind alle Bewohner der Wohnung fort, alle Bewohner des Hauses in der Novolipierstraße und alle Bewohner des Viertels, in dem das Haus steht. Inzwischen ist das Viertel wahrscheinlich abgesperrt, denn es ist schon sehr lange vollkommen still. Aber solange dieser Satz gilt, heißt sie noch Doris. So lange gibt es sie noch. Doris, Tochter von Ernst und Elisabeth, 12 Jahre alt, geboren in Guben. Sie steht also auf, stößt mit dem Kopf gegen die Decke ihres Verstecks und versucht so zu pinkeln, dass das Brett, auf dem sie sitzt, nicht nass wird. Siena, Panska und Varda, Krochmalnach, Lordna, Ksibowska, Ogrodowa, Lesno und Novolipje, in der sich das Mädchen versteckt hält, dann Karmelitska, Gescha, Zamenhofer und Mila. Wenn man mit 12 Jahren stirbt, erreicht man dann auch das Alter schon früher? Immer weniger war alles geworden. Immer mehr Gepäck hatten sie zurücklassen müssen oder es war ihnen abgenommen worden. Als seien sie jetzt schon zu schwach, all das zu tragen, was zum Leben gehört. Als wollte irgendjemand sie durch die Erleichterung ins Alter hineinzwängen. 2 Wolldecken, keine Daunen, Proviant für 5 Tage, Armbanduhr, Handtasche, keine Dokumente. So hatte ihre Mutter, sie führend, das Ghetto betreten. Und auch der Teil der Stadt, den sie betraten, war schon um vieles erleichtert. Bäume gab es dort nicht, schon gar keinen Park, aber auch keinen Fluss, keine Autos, keine elektrische Straßenbahn und nur noch so wenige Straßen, dass es nicht einmal ein Vaterunser lang dauerte, ihren Namen herunterzubeten.